Ein Senior auf Wolke 7 hatte Glück, sich zu verlieben in die schöne Erika, die schon über 80 war. Zwei Senioren mit grauen Haaren leben in den schönsten Jahren, und bei jedem Kuss ist klar, dass das Glück kein Zufall war. Es kommt nicht auf den Jahrgang an, ob man sich neu verlieben kann. Das Herz allein bestimmt, ob Menschen glücklich sind. Es kommt nicht auf den Jahrgang an, wenn man sich Treue schwört. Wenn man sich nach der Liebe sehnt, bis ein Jahrhundert flirrt. Wenn man sich nach der Liebe sehnt, bis ein Jahrhundert flirrt. Und nun gehen sie jeden Abend wieder aus, die beiden haben wieder Lust auf roten Wein und Musik im Kerzenschein. Es muss nicht am Wetter liegen, ob die Sonne scheint im Süden, ob der Schnee fällt auf den Höhen, wenn zwei Menschen sich verstehen. Es kommt nicht auf den Jahrgang an, ob man sich neu verlieben kann. Das Herz allein bestimmt, ob Menschen glücklich sind. Es kommt nicht auf den Jahrgang an, wenn man sich Treue schwört. Wenn man sich nach der Liebe sehnt, bis ein Jahrhundert flirrt. Wenn man sich nach der Liebe sehnt, bis ein Jahrhundert flirrt. Den Jahrgang an, ob man sich neu verlieben kann. Das Herz allein bestimmt, ob Menschen glücklich sind. Es kommt nicht auf den Jahrgang an, wenn man sich